gibt es nicht zu lachen. Auf dieser Welt gibt es nicht zu lachen, wenn sie Stück für Stück zerfällt. Und was willst du machen, sobald all der Reichtum wertlos wird? Geld ist nur Papier, es rettet dich kein Stück, egal was du auch probierst. Wie du's drehst oder wendest, die Ressourcen werden knapp. Die Erde ausgebeutet, bis ihr alles genommen habt. Der Dämon tief in mir hat das alles observiert. Seit vielen tausend Jahren lebe ich neben dir. Mich dürstet es nach eurem Blut, eure Nachwachen und eure Brut. Ihr seid auf Ewigkeiten verflucht und ihr versucht daran nichts zu verändern. Jeder betrachtet nur sich selbst auf Kosten der Umwelt und von wegen Klima. Ich find es prima, Katastrophen suchen euch ein. Ich suche für mich einen besseren Ort, um am Leben zu sein. Doch neben der Menschheit fällt mir das sicher nicht leicht. Mich beeindruckt es nicht, was du sagst und wie du heißt. Spielt für mich keine Rolle, ich will volle Zerstörung all eurer Systeme. Die Welt am Abgrund ist, wie ich sie gerne sehe. Solange ihr existiert, finde ich keine Genugtuung. Deswegen gibt es für mich hier nur den Willen. Um Himmels Willen muss ich ausführen, euch die Botschaft zu verkünden. Das Ende wird kommen, es hat für euch alle, ihr Menschen. Ihr seid die Nachfahren der Schlange und lange wird es nicht mehr dauern, die Mauer des Käfigs zu zerbrechen. Nichts und niemand kann euch davor retten, die Strafe zu empfangen. Strafe für das Handeln, diese eine Welt in Schutt und Asche zu verwandeln. Wird euch mehr kosten, als Geld bezahlen kann. Du hältst mich für verrückt und ich sage dir, es stimmt. Ich komm nicht aus der Mitte eurer verdrehten Gesellschaft. Meine Zukunft hab ich selbst fest in meiner Hand. Doch innerlich gestorben fühle ich mich so ausgebrannt. Und schon lange steht der Plan, diese Welt aus ihrer Bahn zu werfen. Ich fange an, meinem Dämon zu vertrauen. Seine Sicht auf die Dinge, sie ist anders als du glaubst. Er ist ein Teil von mir und wohnt unter meiner Haut. Menschen, sie denken, sie wüssten, was in mir gefangen. Wütend und tobt, ich bringe den Tod über alles und jeden. Verdamme die Menschen auf diesem Planeten. Werde entgegen der Annahme auf jegliche Gnade verzichten, wenn die Zeit beginnt, mit Waage und Schwert über ihr Schicksal zu richten. Und ich vernichte im größten Blutbad der Geschichte all eure Städte und jede Errungenschaft. Auf einer Feuerwalze reite ich dem Untergang entgegen. Die dunkle schwarze Nacht, in der ich komme wie ein Dieb. In ihren Herzen Finsternis, die man nicht sieht. Doch die Offenbarung, sie gibt dir den Einblick in meinen allerletzten Krieg. Und von diesem Pfad, auf dem ich mich befinde, gibt es sicher kein Zurück. Nur den Willen, um Himmels Willen.